Gabelbissen. So kocht Österreich. Servus und herzlich willkommen zu Folge 91 des Gabelbissen Podcasts. Ja, die heutige Folge wird mal wieder süß, aber im Gegensatz zur letzten Woche wird die heutige Folge nicht so zuckersüß, sondern die wird fruchtig süß. Und zwar möchte ich euch heute vom Weingartenpfirsich erzählen. Und eins möchte ich vorab noch gleich verraten. Am Ende der heutigen Folge, sprich nach dem Rezept, da nenne ich euch dann den Termin für das Gabelbissen-Hörerinnen- und Hörertreffen. Aber dazu dann später mehr. Der Pfirsich. Fangen wir mal generell mit dem Pfirsich an, schauen wir uns mal den ganzen geschichtlich an. Die Frucht wird seit ca. 4000 Jahren bereits als Kulturpflanze genutzt. Also schon sehr, sehr lange eine durchaus alte Kulturpflanze. Erste Anbauversuche vom Menschen jetzt rein, also dass der Mensch das züchtet, wurden bereits 2000 vor unserer Zeitrechnung, sprich 2000 vor Christi Geburt in China gemacht. Das Ganze konnte man dokumentiert nachweisen. Etwas später verbreitete sich dann der Pfirsich in Richtung des heutigen Iran, Irak, was man Teile ja, was man ja aus Persien kannte. Ja, und dann gab's wieder mal ein Volk, wir haben davon schon öfter gehört, die es dann nach Europa gebracht haben. Jemand eine Idee? Genau richtig, es waren wieder einmal die Römer. Und die brachten eben den Pfirsich auf den Feldzügen nach Europa und erkannten, dass der in Mitteleuropa wunderbar gedeiht. Und da kultiviert man ihn so circa 1000 Jahren. In Österreich entwickelte sich dann im Laufe der Zeit der Weingartenpfirsich und der wurde, so ist es urkundlich erwähnt, seit 1749 kultiviert. Im 19. Jahrhundert gab es dann, ihr könnt euch sicherlich von den Weinfolgen erinnern, ein Riesenproblem der Weinbauern. Die Reblaus, Fäulnisprobleme, Kälteeinbruch. Und das brachte massive Einbußen beim Wein. Und ihr erinnert euch sicher, um die Reblaus zu bekämpfen, musste man unsere heimischen Weinstöcke mit amerikanischen Reben veredeln. Das war ein aufwendiger Prozess und benötigte sehr, sehr viel Zeit. Man spricht hier wirklich von Jahrzehnten, bis man wirklich einen ordentlichen Ertrag wieder bekam. Ja, und die Bauern mussten vor was leben und von daher haben sie sich stärker auf den Pfirsich konzentriert, sprich diese Frucht wurde stärker kultiviert. Und das ist etwas, was ich jetzt besonders interessant finde, aber das wusste ich bis dato nicht. In dieser Zeit, ja, bis ins 20. Jahrhundert hinein war es üblich, dass die Rebstöcke nicht so wie heute in Reihen gepflanzt wurden. Wenn ihr mal durch eine Weingegend geht, würde ich auffallen, dass die ganzen Weingärten eine Reihe Rebstöcke nach der anderen haben, wo man dazwischen gehen kann oder mit Geräten fahren kann zum Bearbeiten etc. Das war damals absolut nicht üblich. Da wurde, ich sage es jetzt mal so wild heraus, mehr oder weniger kreuz und quer gepflanzt. Ja, und mittendrin, da pflanzten die Bauern dann Gemüse, Kräuter, Obstbäume etc. Ja, und da hat man sich dann vor allem auf Obst konzentriert. Und das, was das Ganze so besonders macht, in den Weingärten fand man nie, da findet man auch heute nie veredelte Sorten. Es wurden hier immer Sämlinge gepflanzt. Und zwar, wo dann ein Weinstock fehlte, nahm man so einen angetriebenen Sämling und hat ihn einfach umgepflanzt in die leere Fläche hinein, damit das wieder gefüllt wird. Wie er dann den Weg in unsere Küchen fand, das ist schwierig zu sagen, beziehungsweise man könnte fast sagen generell unklar, also der Weingartenpfirsich. Man geht davon aus einmal, dass die Bauern den zunächst einfach während der Arbeit verzehrt haben. Ihr wisst, Arbeiten in einem Weingarten ist nicht leicht, das ist fordert sehr viel Kraft und sehr viel Zeit. Ja, und warum nicht einfach die frischen Früchte von den Bäumen essen, ist ja ideal, vor allem der Weingartenpfirsich wird auch noch zur Weinlese reif. Und das ist auch der Grund, warum ich die Folge heute aufnehme, weil jetzt gerade der Weingartenpfirsich Saison hat. Und da haben wir gedacht, das passt einfach super rein. Man vermutet dann, dass etwas später, so Ende 18., Anfang 19. Jahrhundert herum, so in dem Dreh, er dann den Weg in die Küchen der Adeligen fand. Ja, und dann so einige Zeit später eben auch in die Küche des Bürgertums etc. Was ich auch übrigens noch sehr, sehr interessant finde, in China, also wir begeben jetzt mal kurz weg von Österreich, gilt der Pfirsich als Symbol der Unsterblichkeit. Und es gibt auch eine eigene Gottheit, die mit dem Pfirsich in Verbindung gebracht wird. Und ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Ich habe extra vorher noch den Kai Daniel Du gefragt vom Hobbykoch-Podcast, weil sich der mit der Thematik auskennt, wie man es denn richtig ausspricht. Und zwar Si Wang Mu. Das ist die jugendliche Göttin des westlichen Himmels in China. Die soll, so sagt die Mythik, einen speziellen Pfirsichgarten besessen haben. Ja, und in jenem Garten wurden zauberliche, zauberhafte Feste gefeiert, die eben für Unsterblichkeit etc. standen. Aber auch in unseren Breitengraden, um wieder zurück nach Europa zu kommen, wurde der Pfirsich speziell genutzt. Zum Beispiel in Griechenland, da gab es den Mediziner Dioskorides, also nicht der Hippokrates, sondern der Dioskorides. Und der nutzte ihn als Apfelmittel. Aber nur bei der reifen Frucht. Die unreife hat er übrigens auch genutzt. Und die war seiner Meinung nach hingegen aber eine verstopfende Pflanze, also eine verstopfende Frucht. Heutzutage, so habe ich mal sagen lassen, nennt man das nicht mehr so, sondern da ist es regulierend. Ja, und dann gab es ja noch die Hildegard von Bingen, von der habt ihr sicherlich schon mal was gehört. Sie ist ja bekannt dafür, dass sie sehr viel Wissen über Kräuterheilkunde etc. hatte. Und die hat auch den Pfirsich genutzt, aber nicht die Frucht, wie man jetzt vermuten könnte, sondern die Borke, die Blätter und den Baumsaft. Borke wurde zermörset, weil also wie ein Stück Brot abbeißen geht bei der Borke schwer. Und die hat eben gesagt, dass das wunderbar gegen Wurmbefall hilft, was er zu jener Zeit in unseren Breitengraden noch öfter war als heutzutage. Aber es soll auch gegen Ekzeme helfen. Ja, und der Begriff Pfirsich, das möchte ich auch noch erklären, der stammt vom Mittelhochdeutschen ab. Und zwar vom Wort Pfirsig. Das wiederum stammt vom lateinischen Prunus persica ab. Und wenn man das jetzt in unser aktuelles Deutsch, Neudeutsch, sage ich jetzt einmal, übersetzen würde, bedeutet das nichts anderes als persische Pflaume. Jetzt haben wir uns genug Historie angesehen. Ich würde sagen, schauen wir uns mal den Weingarten Pfirsich etwas genauer an, weil da gibt es ja doch verschiedene Arten und gibt einiges darüber zu erzählen. Ja, wie man so vermuten könnte, wird diese Art von Pfirsich natürlich primär in den Weingegenden von Österreich kultiviert. Da natürlich in Niederösterreich, Wien, der Steiermark und dem Burgenland. Das hat nämlich einen Grund. Diese Regionen haben ein mildes Klima und genau das ist es, was der Weingarten Pfirsich eindeutig bevorzugt. Aber auch der Boden ist wichtig. Und zwar ist es hier notwendig, dass er einen sandhaltigen, feuchten und nahrhaften Boden hat, der einfach genügend Energie liefern kann. Und wie bei so vielen Obstsorten zählt auch der Weingarten Pfirsich zu den Rosengewächsen und er zählt weiters zu den sogenannten Landsorten. Landsorten, davon spricht man von Pflanzen, die sich in spezifischen Regionen entwickelt haben, und zwar durch kontinuierlichen Anbau. Die aber jedoch, jedoch nicht in einer zielgerichteten Züchtung herkommen. Das heißt, die Weinbauern oder die Obstbauern haben den Pfirsich nicht veredelt oder sonst irgendwie zielgerichtet in eine Richtung getrimmt, dass er eben genau diese oder jene Eigenschaft hat. Nein, das Ganze hat sich mehr oder weniger von selbst an seine Umgebung etc. angepasst. Die Urform des Weingartenpfirsich ist, wie man so schön sagt, wildtypisch. Das heißt nichts anderes als, sie bildet eher kleine Früchte aus, die sind eher säuerlich und eher bitter im Geschmack. Man essen, wenn man es mag, ist durchaus nicht so schlecht, aber man mag es ja doch ein bisschen süßer. Und das hat man dann erst durch die natürliche Vermischung mit den Edelsorten geschafft. Und da entstanden dann einige neue Sorten. Erinnert euch vielleicht an die Weinfolgen, da habe ich auch erzählt, da haben sich einige auf natürliche Art und Weise vermischt, beziehungsweise bei den Erdbeeren war es ja genauso, haben sich auch natürlich vermischt. Und so war es auch eben beim Weingarten Pfirsich. Heutzutage findet man sehr viele Varianten. Im Groben kann man aber sagen, es wird zwischen roten und weißen Weingartenpfirsich unterschieden. Und deren Unterschied liegt primär bei Schale und Fruchtfleisch. Im Geschmack sind sich die großteils ähnlich. Das Fruchtfleisch ist bei den einen dunkler, bei den anderen heller. Aber der Geschmack ist, wie gesagt, großteils ähnlich. Natürlich gibt es auch hier wieder ein paar Ausnahmen. Dazu dann aber später noch ein bisschen mehr. Typisch ist übrigens für einen Weingartenpfirsich, dass er um den Kern herum meistens kräftigst rot ist. Ja, also wirklich intensiv rot. Ich meine, es gibt es auch bei den, ich sage mal, Standardpfirsichsorten, die man so im Supermarkt bekommt, aber beim Weingartenpfirsich ist das, was man so sieht, besonders ausgeprägt. Sie sind gegenüber dem handelsüblichen Pfirsich aromatischer, aber dafür weniger süß. Und apropos aromatisch, es ist nämlich eine Kunst beim Weingartenpfirsich, den perfekten Geschmack zu erhalten, und das erfordert ein bisschen Handgeschick einfach von den Weinbauern. Und zwar, wenn man das erreichen möchte, muss man am besten die ganze Zeit den Weingartenpfirsich, also die Pflanze an sich, halbwegs feucht halten. Natürlich nicht zu feucht, das ist ja für jede Pflanze schlecht, aber sollte doch immer eine gewisse Grundfeuchte da sein. Und dann ist es wichtig, im richtigen Zeitpunkt vor der Ernte die Wasserzufuhr zu reduzieren, denn nämlich genau dann erreicht man, dass der Weingartenpfirsich seinen eigentlichen Geschmack ausbildet. Ja, und geerntet wird in den meisten Fällen dann von Ende August bis Ende September. Das kommt dann ganz auf die Art des Weingartenpfirsichs an. Heuer, ihr wisst ja, wir hatten eine ziemliche Trockenperiode, die ja durchaus auch in anderen Teilen von Europa so war, wird sich das ein bisschen noch vorverlagert haben. Ich nehme an, in gewissen Weingärten hat die Ernte schon begonnen. Es hat ja auch die Weinlese teilweise schon begonnen. Das war nämlich immer deckungsgleich, oder sagen wir so, ist immer deckungsgleich. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns noch ein paar Sorten an. Da hätten wir mal den roten Weingartenpfirsich. Das ist eine sehr alte Sorte. Sie hat eher kleine Früchte, ist pelzig und hat, wie der Name vermuten lässt, ein eher rotes Fruchtfleisch. Und die ist im Geschmack sehr würzig. Das Pendant wäre der weiße Gartenpfirsich. Der hat, tja, ein weißes Fruchtfleisch. Kommt dem Ursprungswildpfirsich quasi im Geschmack am nächsten. Ist sehr aromatisch, halt säuerlicher. Hat mittlere bis kleine Früchte. Und für den, und das ist, finde ich, das Typische am Weingartenpfirsich, der hat eine grün-rote Färbung bei der Schale. Ja, und gegen Krankheiten und Schädlinge ist diese Variante sehr, sehr robust. Dann gibt es noch ein paar regionale Sorten, zum Beispiel die Eibestaler. Die wurde erst 1995 anerkannt. Die hat eine helle Schale, helles Fruchtfleisch, wenig Geschmack, aber dafür sehr robust. Die wird halt eher dann verwendet, um Säfte zu machen oder als Füller für Marmeladen oder was auch immer. Dann gibt es auch die Wachauer. Aus der Gegend kommen also nicht nur die Marillen, in der Wachau wird auch der Weingartenpfirsich kultiviert, weil das ja auch eine Weinregion ist. Sie zählt zu den robustesten Vertretern, ist sehr aromatisch, hat eine mittelgroße Frucht und die ist aber rot-gelblich gefärbt. Ist eher leichter behaart, hat ein helles Fruchtfleisch und dann haben wir hin, das Merkmal von vorhin, zum Kern hin wird es leicht rötlich. Nicht so kräftig, aber leicht rötlich. Die steirische Variante ist kräftig im Geschmack, sehr widerstandsfähig und von der Farbgebung her wie die Wachauer. Die wird aber später geerntet, die wird normalerweise immer Ende September herum geerntet. Und eine Variante möchte ich noch erwähnen, und zwar die Red Robin. Und das ist eine altbewährte Sorte, die durchaus auch als widerstandsfähig gilt. Die Frucht ist dunkelrubinfarben, daher der Name, und kann im Gegensatz zu den anderen fest geerntet werden, sprich unreif, und kann dann im Nachhinein nachreifen. Und sie hat ein sehr aromatisch und hat aber im Gegenzug eine leichte Säure. Vermehrt werden die Weingartenpfirsiche übrigens nach wie vor durch Samen, sprich mit den Kernen. Die werden zunächst gewässert, kommen im Anschluss in so eine Art Kiste mit Sand hinein. Die stellt man dann in einen kühlen Keller oder auch in eine tiefe Erdgrube, die dann anschließend mit Laub bedeckt wird, um das vor Frost zu schützen. Und im Frühjahr können die angetriebenen Keimlinge, sage ich jetzt einmal, dann gesät werden. Und wie bereits erwähnt, wenn dann ein Pflänzchen entsteht, wird das eben an die leeren Stellen im Weingarten gestellt. Noch zur Verwendung, bevor wir zum Rezept kommen. Der Weingartenpfirsich wird selten roh gegessen, sprich den isst man nicht so wie jetzt den handelsüblichen Pfirsich. Der wird primär weiterverarbeitet und da wird er gern verwendet für Marmeladen, für Saft, Liköre, Fruchtweine etc. Oder auch für die Produktion des Bellini. Wer das nicht kennt, das ist ein Mischgetränk aus Schaumwein und pürierten Pfirsich. Da wird auch gern auf den Weingartenpfirsich zurückgegriffen. Und wir kommen jetzt zum Rezept und da möchte ich mit euch einen Auflauf machen. Und das haben wir so, ich erzähle euch ein Rezept für einen wirklich traumhaften Auflauf. Den hat die Marille bereits mal bei mir im Blog gepostet. Und den möchte ich euch auch jetzt im Rahmen des Podcasts präsentieren. Für 4 Portionen benötigen wir hier einen halben Liter Milch, eine Prise Salz, 120 Gramm Grieß, 500 Gramm Pfirsich, das müssten so in etwa, sage ich mal, 4 Stück herum sein, können aber auch ein bisschen mehr sein, 60 Gramm Butter oder Margarine, 2 Eier, eine Packung Vanillezucker, 40 Gramm Kristallzucker, ein weiteres Eiklar und noch ein weiterer Löffel Kristallzucker. Zunächst einmal müssen wir die Milch mit einer Prise Salz zum Kochen bringen. Achtung bitte immer umrühren, ihr wisst ja, Milch hat leider die Eigenschaft, dass sie gerne mal ein bisschen anbrennt. Wenn die dann kocht, lassen wir den Grieß einrieseln und dicklich einkochen. Und auch hier wieder bitte immer umrühren, weil dann passiert es natürlich noch leichter, dass das anbrennt. Ich will auf alle Fälle auch die Temperatur zurückdrehen, nicht mit voller Leistung fahren, weil ja, da kann einiges passieren. Das spreche ich leider aus Erfahrung. Wenn das Ganze dicklich eingekocht ist, lassen wir das Ganze, die Masse, etwas auskühlen. Ja, den Backofen können wir jetzt mal auf 200 Grad Celsius Ober-Unterhitze aufheizen. Danach widmen wir uns mal unseren Pfirsichen. Die werden im ersten Step enthäutet, danach entsteint und in Spalten geschnitten. Die Spalten von so circa 2 Pfirsichen legen wir mal auf die Seite, die benötigen wir erst ein bisschen später. Den Rest lassen wir mal auf unserem Arbeitsbrett. Nun nehmen wir die Butter oder Margarine und schlagen die mit 2 Dottern und dem Vanillezucker schön cremig. Wenn wir das haben, heben wir das Ganze unter die Grießmasse. Danach nehmen wir die Eiklar, geben den Kristallzucker, die 40 Gramm, dazu und schlagen einen schönen festen Schnee. Den Schnee heben wir dann vorsichtig mit dem Pfirsichspalten unter die Grießmasse. Achtung, nicht die 2, die wir auf die Seite gestellt haben, sondern die, die wir am Brett belassen haben. Und heben das, wie gesagt, unter die Grießmasse. Ja, und das Ganze füllen wir dann in die gefettete Backform und schieben es ins Backrohr hinein. Ja, und dort darf es dann für 35 Minuten bleiben. In der Zwischenzeit schlagen wir das restliche Eiklar, das eine, mit dem Esslöffel Zucker wiederum zu Schnee. Den Auflauf nehmen wir nach den 35 Minuten aus dem Rohr heraus und belegen ihn mit den Pfirsichspalten in 2 Reihen. Also eine Reihe Pfirsichspalte, Platz lassen, die 2. Reihe Pfirsichspalten. Ja, und die entstandenen Zwischenräume, die füllen wir eben mit dem Eischnee auf. Weil, und ihr könnt vermuten, das wird jetzt ein, in der letzten Folge habe ich es schon erwähnt, genau, ein spanischer Wind. Backrohr heizen wir heute mal auf 250 Grad Celsius auf, schieben das Ganze wieder rein und da belassen sie für maximal 5 Minuten, weil dann wird es zu dunkel und dann schmeckt es nicht. In den 5 Minuten lassen wir es bräunen, den Zucker karamellisieren und haben einen herrlichen spanischen Wind oben. Und dann ganz leicht abkühlen lassen, schöne Blöcke rausschneiden und servieren. Also ich persönlich liebe dieses Gericht, diesen Grießmann, weiß nicht, von dem könnte ich kiloweise was essen, weil das ist einfach wirklich ein Genuss für mich. Und die Süße mit den leicht säuerlichen vom Pfirsich ist ja ein Traum. Also ich kann es euch wirklich nur empfehlen, auch das nachzukochen. Ja, und wie ich bereits eingangs erwähnt habe, gibt es heute wieder ein bisschen Hausmeisterei und da möchte ich gleich mit dem Hörertreffen anfangen. Trommelwirbel, ich habe endlich einen Termin gefunden. Und zwar holt mal eure Kalender raus, startet euren Google-Kalender, die Kalender-App am iPhone, egal was. und tragt euch ganz dick und fest, Samstag, der 28. November 2015, 17 Uhr ein. Das ist nämlich der offizielle Termin für das Hörerinnen- und Hörertreffen des Gabelbissen-Podcast. Ja, und wo wollen wir uns treffen? Und zwar habe ich mal gedacht, treffen wir uns am Weihnachtsmarkt beim alten AKH in Wien. Ihr findet einen Link zum A, Weihnachtsmarkt und B, Google Maps, damit ihr seht, wo das Ganze in Wien ist, im Beitrag zur aktuellen Folge, sprich zur Folge 91. Und ich habe mich für diesen Weihnachtsmarkt entschieden, weil es gibt sehr viele Standl dort, die auch guten Glühwein, guten Punsch etc. anbieten, auch gutes Essen. Und auch so, wenn man jetzt was kaufen möchte, haben die da ein bisschen andere Sachen, als man es zum Beispiel am Rathausplatz bekommt oder bei den anderen überlaufenen Weihnachtsmärkten. Und wir haben noch einen Vorteil dort. Bei Schlechtwetter gibt es genügend Lokale in direkter Nähe im den Komplex vom alten AKH. Wenn wir sagen, okay, es regnet, was ja durchaus jetzt auch zur Adventszeit sein kann, wie wir wissen, können wir uns einfach in einem Lokal zusammensetzen, ein bisschen plaudern etc. Ja, und da hätte ich noch eine Bitte an euch. Wer von euch Interesse hat, zum Hörerinnen- und Hörertreffer zu kommen, möchte bitte ein kurzes Kommentar zur Folge 91 verfassen, damit ich mehr oder weniger einen Überblick habe, wie viele Leute denn kommen möchten. Einfach kurz, kleines Kommentar, so wie, hallo, ich würde gern kommen oder was auch immer. Ja, würde mich sehr freuen. Ich werde natürlich dann in weiteren Folgen das immer wieder mal kurz erwähnen, weil es ein bisschen Zeit ist ja noch hin. Aber ich habe gedacht, ich möchte es jetzt schon ankündigen, sollte jemand von weiter her sagen, okay, verbinde ich das Ganze gleich mit einem schönen Wochenende in Wien etc., kann man das schon im Vorfeld gut planen. Wenn jemand übrigens von weiter her kommt und ein paar Tipps braucht für Adventmärkte etc. in Wien, der kann sich natürlich gerne an mich wenden. Ich helfe da gerne weiter. Ja, und die Folge 100 rückt immer näher und da möchte ich nochmal kurz zum Audiokommentar für die Folge 100 auf das zu reden kommen. Wer gerne möchte, kann mir Grüße oder etwas anderes, was einfach zum Podcast passt, in jeglichem Format zuschicken. Geht ja heute mit den Smartphones wunderbar einfach, eine kleine Sprachnotiz aufzunehmen. Und das Ganze schickt ihr dann einfach an feedback@gabelbissen.at. Und natürlich könnt ihr mir jederzeit auch so einen Audiokommentar schicken, dass ich dann gerne in die nächste Folge etc. einbaue. Und einen Punkt habe ich noch, dann sind wir auch am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich habe einmal erwähnt, die Gabelbissen-App. Das Projekt habe ich, ehrlich gesagt, auf Eis gelegt, da mir momentan einfach die Zeit dazu fehlt, dass ich mich da genau reinfuchse. Es wird vielleicht mal kommen, aber rechnet nicht in nächster Zeit damit. So. Aber jetzt mache ich den Sack für die heutige Folge zu. Ich wünsche euch wie immer viel, viel Spaß beim Nachkochen. Sag danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Servus. Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Informationen zur aktuellen Sendung, Rezepte, kulinarische Beiträge und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme findet ihr unter gabelbissen.at.